Wortschatztraining. Körper und Gesundheit. Übung 3. Sie hören 4 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 4 die richtige Lösung. A, B oder C. 1. Guten Morgen, Herr Singh. Hier ist die Hautarztpraxis Dr. Larix. Herr Singh, Sie hatten morgen, Dienstag, 16 Uhr doch einen Termin. Leider müssen wir diesen Termin verschieben. Passt es Ihnen auch am Donnerstag, auch um 16 Uhr? Bitte rufen Sie uns doch heute noch zurück. Guten Morgen, Herr Singh. Hier ist die Hautarztpraxis Dr. Larix. Herr Singh, Sie hatten morgen, Dienstag, 16 Uhr doch einen Termin. Leider müssen wir diesen Termin verschieben. Passt es Ihnen auch am Donnerstag, auch um 16 Uhr? Bitte rufen Sie uns doch heute noch zurück.